Komm, gib uns deine Hand. Wir führen dich durch eine Welt voller Spannung, Rätsel und Mysterien. Wir werden dir Geschichten erzählen, die dich wie kalte Hände, die unter deinem Bett lauern, greifen und nicht wieder loslassen. Geschichten, die kaum wahr zu sein scheinen und welche die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen. Kurze Hörspiele, die dich wie leises Flüstern in die Nacht begleiten. Aber was sollen wir dir noch länger davon berichten? Komm, gib uns deine Hand und überzeuge dich selbst. Lausche dem Nachtgeflüster.